Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Personenbezogene Daten sind ein heikler Rohstoff. Und zwar unter anderem, weil es viele dieser Daten ja schlicht gar nicht gäbe, wenn Plattformen wie Facebook zum Beispiel uns alle nicht ständig dazu veranlassen würden, über uns Auskunft zu geben. Und über unsere Freunde und Urlaubsziele und Lieblingsbücher bis hin zu politischen Überzeugungen. Dass da ein ungutes Gefühl aufkommt bei der Nachricht, dass Daten von Nutzern gestohlen oder an dubiose Firmen weitergegeben wurden, das ist klar. Aber es gibt auch Fälle, in denen Dritte mit Facebook-Daten Sinnvolles anstellen wollen. Etwa soziologische Forschung betreiben. Ob und wie sich das mit dem Datenschutz vereinbaren lässt, dazu hat Christoph Drösser, Facebooks Forschungschef David Ginsburg, befragt. Für Außenstehende drängt sich in den letzten Monaten der Eindruck auf, dass Facebooks Datenwall löchrig ist wie ein Sieb. Ist das soziale Netzwerk ein Selbstbedienungsladen für Hacker? Tatsächlich hat Facebook das sogenannte Graph API, die Schnittstelle, über die Außenstehende auf die Vernetzungsdaten der Nutzer zugreifen konnten, nach dem Cambridge Analytica-Skandal weitgehend dicht gemacht. Ein Nebeneffekt, auch seriöse Wissenschaftler kamen nicht mehr an die Daten heran, die für sie ein wertvoller Rohstoff zur soziologischen Forschung im Internetzeitalter waren. 30 von ihnen schrieben einen empörten offenen Brief, sie listeten 150 akademische Arbeiten auf, die ohne die Facebook-Daten unmöglich gewesen wären. Studien darüber, wie sich Nachrichten in den sozialen Netzen verbreiten, aber auch über die Beziehungen zwischen den Menschen. Wie soll Facebook damit umgehen? Eine schwierige Abwägung, sagt David Ginsburg. Wir haben da eine ganze Weile mit uns gerungen. Einerseits sind die Facebook-Daten unheimlich wertvoll für die sozialwissenschaftliche Forschung. Gleichzeitig müssen wir die Daten, die uns die Nutzer anvertraut haben, schützen. Nach den Problemen, die wir in diesem Jahr hatten, haben wir uns die Praktiken des Datenaustauschs angeschaut. Nicht nur im akademischen Bereich und handhaben nun einiges strenger. Die Firma versucht nun, eine neue Lösung für das Problem zu finden. Forscher sollen nicht mehr direkt und unkontrolliert auf die Daten zugreifen können, sondern es wird ein Gremium dazwischen geschaltet, das die Forschungsvorhaben bewertet. Im April haben wir die sogenannte Election Research Commission angekündigt. Die bietet externen Forschern Zugang zu gewissen Daten, ohne den Datenschutz zu verletzen. Wir geben die Daten nicht direkt aus, sondern haben eine unabhängige Kommission mit hochrangigen Mitgliedern aus Harvard, Princeton, Stanford und so weiter gegründet. Die Forscher reichen ihre Anträge bei dieser Kommission ein. Der Vorteil? Erstens hält uns das auf Distanz zu den Forschern. Zweitens setzt die Kommission die Standards für die Forschung. So haben wir zum Beispiel vor einigen Monaten einen vollen Datensatz darüber herausgegeben, was für Links die Menschen im Wahlkampf in einer gewissen Region angeklickt haben. Wissenschaftler können untersuchen, was für politische Facebook-Gruppen gegründet werden, welche Anzeigen geschaltet werden. War da nicht was bei den US-Wahlen 2016 von wegen russischer Einflussnahme? Aber just für diese Zeit rückt Facebook keine Daten mehr heraus. Es gibt nichts aus der Zeit vor dem 1. Januar 2017. Wären nicht gerade diese Daten für Wissenschaftler interessant, Herr Ginsburg? Sicher, aber es gab auch Wahlen in Mexiko, Indien, Brasilien. Wir denken hier immer etwas US-zentriert. Es gibt wichtige Wahlen überall auf der Welt. Wir wollen uns darauf konzentrieren, diese blinden Flecken etwas zu erhellen. Und irgendwo muss man ja anfangen. Die Begründung klingt ein bisschen lahm. Auch wenn die Datensätze riesig sind, hätte man noch ein paar Monate dazugeben können. Aber das war der Firma wohl ein bisschen zu brisant. Trotzdem, Facebooks Initiative könnte ein vielversprechendes Modell für die Forschung sein, nicht nur wenn es um politische Themen geht. In den Daten des Netzwerks spiegeln sich die zwischenmenschlichen Beziehungen eines großen Teils der Weltbevölkerung wider. Sie können eine Fundgrube für die Forschungen sein. Die Firma lädt ausdrücklich andere Netzwerke ein, das Modell zu übernehmen. Das ist ein Pilotprojekt für eine neue Art von industriell-akademischer Partnerschaft. Das wollen wir auf andere Themen ausweiten. Und wir hoffen, dass auch andere Firmen, etwa Google und Twitter, den Wert sehen und ihre Daten ebenfalls dort zur Verfügung stellen. Facebook beschäftigt selbst eine ganze Reihe von Soziologen und Psychologen und die haben einen viel direkteren Zugriff auf die Nutzerdaten. Aber auch sie dürfen nicht einfach in unserer Intimsphäre herumschnüffeln, das jedenfalls beteuert David Ginsberg. Es gibt interne Richtlinien dafür, die die Firma auch veröffentlicht hat und auf die sie stolz ist. Eine Menge Forscher von kleineren Firmen sind zu mir gekommen und haben gesagt, danke, dass ihr das veröffentlicht habt. Jetzt fühlen wir uns in den ethischen Belangen unserer Forschung viel sicherer. Von Facebook lernen heißt den richtigen Umgang mit sensiblen Daten lernen. Nach den Skandalen der letzten Zeit ist es verständlich, dass da noch so mancher seine Zweifel hat. Aber warum nicht ausprobieren? Es ist zu hoffen, dass viele Forscher die Firma herausfordern und versuchen, mit deren Datenschatz wirklich unabhängige Wissenschaft zu betreiben.